Lektion 6. Hörtext 2. Bei diesem Wetter? Dialog 1. Boah, ist das ein Affenhitze. Ich bin klitschnass, völlig durchgeschwitzt. Komm, machen wir eine Pause. Was, jetzt schon? Wir sind doch gerade erst losgefahren. Das war aber auch eine blöde Idee. Wären wir doch nur ins Schwimmbad gegangen. Los jetzt weiter. Du wolltest doch unbedingt abnehmen, da musst du dich schon ein bisschen bewegen.